sunantu sakamo karam sakke kame ca rupe kirisikatate chantane ke Sami, Amen. Einmal hielt sich der Erhabene bei Sabati auf, in Jethaheim, im Kloster des Anakapindika. Dort aber richtete sich der Erhabene an die Bikus. Ihr Bikus, ehrwürdiger Herr, erwiderten die Bikus den Erhabenen. Der Erhabene sagte dieses: Bikus, es gibt 10 Dinge, die sollte ein hausloser heute reflektieren. Welche 10? Ohne Rang in der Gesellschaft, nicht auf Karriere aus. So sollte ein hausloser heute reflektieren. Mit anderen festgeknüpft ist mein Leben erhalten. So sollte ein hausloser heute reflektieren. Im Auftritt und Verhalten muss sich Änderung bewirken. So sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Muss ich mir auf meine Tugend selber Vorwurf erteilen? So sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Können kundige Gefährten, die von meinen Tun erfahren, mir auf meine Tugend etwa Vorwurf erteilen? So sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Alles, was mir lieb und angenehm, muss sich ändern und vergehen. So sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Ich will der Heide meine Taten, Erbe meine Taten, entsprungen meine Taten, verbunden meine Taten. Auf meine Taten muss ich mich verlassen. Welches darf ich auch verübe, im Guten wie im Bösen, der Herr werde ich sein. So sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Was bringe ich zustande während Tage und Nächte verwehe, so sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Finde ich Gefallen an Abgeschiedenheit, so sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Habe ich über menschlichen Zustand erlangt, Wissen und Schau, wie zu verlieren gereicht, so dass ich in letzter Stunde von Gedanken betrat, mich verlieren bin. So sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Wie gewusst sind die 10 Dinge, die sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Wie sagte der Erhabene, die Bikus waren zufrieden und entzückt über die Worte des Erhabenen. Thank you. Thank you. Sunyagara ติสันจิกะจิบาหุดุงโกโกอายังพายุบาหุอาดีนะโว อิติอิมัสมิงค าย ะ วิวิดาอาบาดาอุปปัญจันติ เสยะอิรัง จักขุโรโกโสทะโรโกกาณะโรโกจิวหะโรโกกายะโรโกสิสะโรโกคันนะโรโกมุขะโรโกดันทะโรโกโคทะโรโกกาสุสาสุปินาสุSambhu Pa Sankara pati sanvedi passa sinsami ti sikkhati amitamodayam cittam assa sinsami ti sikkhati amitamodayam cittam passa sinsami ti sikkhati samadhan cittam assa sinsami ti sikkhati samadhan cittam passa sinsami ti sikkhati vimocayan cittam assa sinsami ti sikkhati vimocayan cittam passa sinsami ti sikkhati anicchanupassi passa sinsami ti sikkhati anicchanupassi passa sinsami ti sikkhati viragānupassi passa sinsami ti sikkhati virāgānupassi passa sinsami ti sikkhati nirodhānupassi passa sinsami ti sikkhati nirodhānupassi passa sinsami ti sikkhati patinissaṅghānupassi passa sinsami ti sikkhati patinissaṅghānupassi passa sinsami ti sikkhati ayam buddhānanda āhānāpānasati sacheko tvaṁ ānanda girimānandassa bhikkhuno imā dasa saññā bhāseyāsi tānaṁ ko kaneṭaṁ vijjati girimānandassa bhikkhuno imā dasa saññā suttvā so ābhādo tānaso patipassaṁ veyāti ahō āyasmā ānando bhagavato santike imā dasa saññā ubhadhetvā yenāyasmā girimānando tenupasaṅkhami upasaṅkhamitvā āyasmato girimānandassa imā dasa saññā abhāsi atako āyasmato girimānandassa saññā suttvā so ābhādo tānaso patipassaṁ vi buddhā hicāyasmā girimānando tamhā ābhādā tathā pahīno jāyāyasmato tathāgate ajjalā supattitā sīlaṁ ca yassa kalyānaṁ ariyakantaṁ pasansitaṁ saṅghe pasādu yassatti ujjubhūtaṁ ca dassanaṁ adariddo titaṁ āhu amoghaṁ tassa jīvitaṁ tasmā saddhaṁ ca sīlaṁ ca

Anekachati samsaram sandhavissam anirvisam gahakaram gavesanto dukkha jati punah punam gahakara kadittosi punageham nakahasi sabbate pasukabhagga gahakotam visankatam visankaragatam cittam tanhanam kayamajjaka. Durchwandernd mancherlei Geschlecht, durcheilend kam ich nie so recht, dem Hauserbauer auf die Spur, Geburt ist leidvoll immer nur. Du Hauserbauer bist durchschaut, kein Haus wird mehr von dir gebaut. Zerbrochen ist dein Dach geviert, des Hauses Giebel abmontiert. Herz, das Entstaltung ganz durchdrang, erfährt der Dürste Untergang. Arahan Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadim Svakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasan Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangam Namah.